Wiederholen Sie nun nach dem Signal den ganzen Satz. Ergänzen Sie dabei das Nomen in der passenden Form. Hören Sie zuerst ein Beispiel. Der Friede. Viele Leute wünschen sich. Viele Leute wünschen sich Frieden. Nun sprechen Sie. Der Journalist. Wir sprechen mit dem. Wir sprechen mit dem Journalisten. Das Herz. Manche Leute sehen mit dem. Manche Leute sehen mit dem Herzen. Der Herr. Kennst du diesen? Kennst du diesen Herrn?